Wie ist die Judenfrage zu lösen? Der Zusammenbruch Deutschlands hat das Judentum auf den höchsten Gipfel der Macht erhoben. Während es seither nur insgeheim der Lenker unserer Geschicke war und vorsichtig hinter den Kulissen blieb, hat es nunmehr auch die öffentliche Gewalt an sich gerissen. Gestützt auf das irregeführte Proletariat, als dessen Wortführer es sich gebärdet, hat es sich zum Leiter der Republik aufgeschwungen. Wichtigste Regierungsposten sind von Juden besetzt. Wo nicht Rassejuden an erster Stelle stehen, da sind es Judenmischlinge, Geheimjuden und blind ergebene Werkzeuge des Judentums. Deutschland ist im Begriff, entdeutscht zu werden. Der ehemalige kaiserliche Staatssekretär des Reichskolonialamts Sternburg empfahl in der argentinischen Zeitung Prensa am 1.10.1922 als einziges Mittel, wodurch Deutschland zur Ruhe kommen könne, die Auswanderung aller nationalen Elemente. Die betrogene Arbeiterschaft wird von Tag zu Tag deutlicher erkennen, dass sie ihre Haut für fremde Interessen zum Markte trägt. Das nicht arbeitende Judentum hat niemals ehrlichen Anteil an den Arbeiterangelegenheiten genommen, wohl aber hat es erkannt, dass die naiven Massen sich gut dazu benutzen lassen, um einen Sturmbock gegen die alten Autoritäten abzugeben. Gegen jene Mächte, die dem Weltherrschaftstraum des Judenvolkes noch hemmend im Wege standen, die Monarchie, das Heerwesen und die kirchliche Gemeinschaft. Zu diesem Zwecke hat es die Massen umschmeichelt und ihnen maßlose Versprechungen gemacht. Versprechungen auf Kosten des nichtjüdischen Bürgertums. Denn an einem Ziele hält das Judentum unerschütterlich fest: an der Enteignung der gesamten nichtjüdischen Menschheit. Nach talmudischer Auffassung gehören alle Güter der Welt von Rechts wegen den Juden und jedes Mittel ist erlaubt, sich in den Besitz der fremden Habe zu setzen. Einen Weg zu diesem Ziele zu gelangen, bildet die Aufreizung des Proletariats gegen allen nichtjüdischen Besitz. Das Schlagwort lautet Sozialisierung oder Kommunismus. In Wahrheit handelt es sich um die Überführung alles Eigentums in jüdische Oberhoheit. Denn da sich die Hebräer die Führerschaft der verhetzten proletarischen Massen gesichert haben, so bedeutet die Diktatur des Proletariats in Wahrheit nur die Diktatur des Judentums. Russland, Ungarn und München lieferten bereits den Beweis dafür. Es könnte befremden, dass das Judentum, obwohl es nach Vorherrschaft strebt, dennoch überall die demokratischen Grundsätze befürwortet. Es weiß genau, dass es dabei nichts riskiert. Unter Demokratie verstehen die Juden nicht eine ehrliche Volksherrschaft, als vielmehr die Beseitigung aller Autoritäten und aller festen Organisationen, um eine Auflösung in machtlose Einzelgruppen und völlige Zersplitterung der Volkskraft einzuleiten. Daher das Schwärmen für das Rätesystem, das gleichsam jede Gemeinde und jeden wirtschaftlichen Betrieb in eine kleine Sonderrepublik verwandelt, einen Zustand, der zugleich dem Ehrgeiz der kleinen gerne große und Privattyrannen schmeichelt und es ermöglicht, überall bestechliche Elemente an die Spitze zu bringen. In dieser zerfahrenen und atomisierten Gesellschaft würde es dann dem Judentum als der einzigen fest organisierten Gruppe ein leichtes sein, seine Ziele durchzusetzen. Es wird seine geschickten Überredungskünstler überall in diese haltlosen Sondergrüppchen entsenden oder zungengewandte und skrupellose käufliche Subjekte als Alleinherrscher einsetzen und alles wird im Sinne Judas geleitet werden. Die verblödeten Massen werden leicht zu überzeugen sein, dass der Jude mit seiner überlegenen Intelligenz den berufenen geistigen Führer der Massen darstelle und darum überall in die leitenden Stellungen, in die Verwaltung und Kassenführung gehöre. So wird sich eine Proletarierrepublik unter jüdischer Allmacht herausbilden, die zwar dem Volke den trügerischen Schein einer Selbstregierung vorspiegelt, in Wahrheit aber nichts anderes ist als ein neues, weltumfassendes Königreich Juda. Das Spiel wird gelingen, wenn der Bolschewismus vorher alle nichtjüdische Intelligenz, soweit sie sich nicht freiwillig in den Dienst Judas stellt, ausgerottet hat. Die Massenabschlachtungen an Bürgerlichen in Russland sind das Vorspiel dazu. So wird, wenn Juda seinen Willen durchsetzt, die Welt ein großer, nomineller Freistaat werden, in dem das Gerede über Freiheit, Fortschritt und Volksrechte zum Überdruss erdröhnt, der aber in Wahrheit nichts anderes darstellt als die unanfechtbare Oberherrschaft des Judentums über ein verblödetes und verknechtetes Proletariervolk, das in tierischer Stumpfheit seine Dienste unter jüdischem Joch verrichtet. Um alle menschliche Freiheit, um jeden geistigen und seelischen Aufschwung der Völker wird es dann geschehen sein. Es wird sich annähernd erfüllen, was der Talmud seinen Anhängern verspricht. Es wird die Zeit kommen, da jeder Jude 2800 Knechte hat. Es ist also ungefährlich für die Juden, die Demokratie und den Kommunismus zu predigen. Beide sind nur ein Umweg zur Aufrichtung der jüdischen Weltherrschaft mit Hilfe des betörten Proletariats. Auch der englische Berichterstatter des Londoner Globe, der während der Revolution in Russland weilte, berichtete seinem Blatt: Bolschewismus ist der Weg zur Enteignung der christlichen Nationen durch die Juden der ganzen Welt. Die jüdischen Kapitalisten haben seitens der aufgehetzten Proletariermassen nichts zu fürchten. Sie sind die Geldgeber des Bolschewismus, kaufen sich dadurch los und haben außerdem die ganze Bewegung durch die jüdischen Führer in der Hand. Die Hebräer waren auch in Deutschland die Anstifter der Revolution. Der Dolchstoß, den der blinde Hödur, die dem vaterländischen Gefühl entfremdete Masse, in den Rücken unserer kämpfenden Front führte, war von jüdischer Hand geleitet. Es gibt daher nur einen Weg, die Völker aus dem jüdischen Banne zu erlösen. Solange sich das Judentum nicht allein auf seine Geldmacht und die Beherrschung der öffentlichen Presse stützen, sondern auch noch die betörte Arbeiterschaft der ganzen Welt für seine Sonderinteressen ins Treffen führen kann, bleibt es unüberwindlich. Den Juden das erwucherte Geld wegzunehmen ist aussichtslos, solange das verblendete Proletariat dem Generalwucherer den Rücken deckt. Bleibt nur die Aufgabe, die Arbeiter über das hinterhältige jüdische Doppelspiel aufzuklären. Alle Mittel müssen zu Hilfe genommen werden, die zwischen Arbeiterschaft und Bürgertum künstlich gegrabene Kluft zu überbrücken. Der Jude wusste wohl, was er tat, als er die Nationen in zwei feindliche Lager spaltete, die sich nun unversöhnlich befehden und dadurch sich widerstandslos dem jüdischen Ränkeschmied auslieferten. Bürgerliche Nachlässigkeit, die alles achtlos geschehen ließ, was der Hebräer mit den arbeitenden Schichten anstellten, hat das Übel verschlimmert. Auch allerlei Dünkel und Vorurteile auf bürgerlicher Seite haben manches verschuldet. Hier ist vieles wieder gut zu machen. Es gilt, in der Arbeiterklasse das Zusammengehörigkeitsgefühl mit den übrigen Volksschichten wieder zu erwecken und das nationale Bewusstsein in ihnen zu stärken. Bürgerliche und Arbeiter müssen erkennen, dass wir als Brüder eines Volkes, als Menschen des gleichen Stammes und Blutes untrennbar an das gleiche Schicksal gekettet sind und alle miteinander entweder aufsteigen oder versinken, gedeihen oder verderben. Wer hierzu mithilft, der tut ein gutes Werk. Einstweilen, bis diese große Zusammenfindung ermöglicht wird, gilt es durch private Initiative, den Einfluss der Juden nach Möglichkeit zu brechen. Dazu führen drei Wege: die Einschränkung der jüdischen Bevormundung auf geistigem Gebiete, die Meidung der jüdischen Geschäfte und die Rücknahme der deutschen Gelder aus jüdischen Banken. Die Masse unseres Volkes steht in jüdischem Geistesbann, solange sie ahnungslos die jüdischen Presserzeugnisse genießt, jüdisch geleitete Theater und Kinos besucht und selbst an den Hochschulen ihr Wissen sich aus jüdischen Händen reichen lässt. Darum ist Aufklärung über die Pressmachenschaften die erste Vorbedingung zur geistigen Genesung. Selbst die Mehrheit der Gebildeten hat zumeist keine Ahnung davon, dass sie ihre tägliche Geisteskost von Hebräern bezieht. Ein im Hammer Verlag erschienenes Flugblatt »Wer schreibt unsere Zeitungen?«, das die auf Seiten 345 bis 360 dieses Buches mitgeteilten Tatsachen enthält, leistet gute Dienste hierzu. Umfassender ist die Schrift »Geistige Unterjochung« aus dem gleichen Verlage. Ebenso ist die Aufklärung über die Theater, die Künste und die Hochschulen notwendig. Ferner soll man unser Volk dazu erziehen, jüdische Geschäfte zu meiden, Es ist eine Anstands- und Ehrensache. Die Hebräer bekennen sich unverhüllt als unsere hasserfüllten Feinde, die es auf unsere Auspowerung und Unterjochung abgesehen haben. Wer Feinde unterstützt, der begeht einen Volks- und Landesverrat. Wie die Juden zäh zusammenhalten und sich gegenseitig fördern, so muss auch der Deutsche zu den Seinen stehen. Darum ist es leichtfertig und pflichtvergessen, wenn der Deutsche sein Geld in jüdische Geschäfte und Warenhäuser trägt, dadurch die Judenmacht stärkt und zugleich seinen Mitbruder, dem deutschen Geschäftsmann, die Existenz untergraben hilft. Tiefe Einblicke in das jüdische Geschäftsunwesen gewährt die Schrift »Das Rätsel des jüdischen Erfolgs« von F. Roderich Stoltheim. Sie zeigt, wie der Hebräer durch verschlagene Methoden des Handels nicht nur den arischen Kaufmann überflügelt, sondern zugleich, besonders durch sein Verhalten zur Frauenwelt, schwere sittliche und rassische Schädigungen an unserem Volke verübt.